Erster ein Lied für die Reise. Jeder Mensch ist glücklich, wenn er Jahwe ehrt. Er lebt so, wie Jahwe es will. Zweiter, du arbeitest mit deinen Händen. Du wirst das gute Essen genießen. Es geht dir gut. Dritter, deine Frau ist wie ein Weinstock mit vielen Früchten in deinem Haus. Deine Söhne sind wie junge Olivenbäume an deinem Tisch. Vierter, so segnet Jahwe einen Mann. Das gilt für jeden, der Jahwe ehrt. Fünfter, Jahwe gibt dir Segen vom Berg Zion. Du wirst das Glück von Jerusalem dein ganzes Leben lang sehen. Sechster, du wirst die Kinder deiner Kinder sehen. Es soll Frieden in Israel sein.